Achim Fell und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Fari Sarimese. Regie Milena Kipfmüller. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks und des Österreichischen Rundfunks 2013.